Der Song vom Trott. Wir stampfen auf Stahl, wir stampfen auf Eisen, wir stampfen und stampfen und stampfen und kreisen im gleichen Trott. Wir kneten die Erde, wir kneten den Lehm, wir kneten und kneten und sind nicht genehm in unserem Trott. Was sind uns die Jahre, was ist uns die Zeit? Wir sind eine Ware und immer bereit zu neuem Trott. Wir stampfen und kneten und fühlen die Not. Wir warten und beten und haben kein Brot, nur unseren Trott. Wir fühlen und stöhnen und formen die Zeit. Man mag uns verhöhnen, wir nähen unser Kleid im alten Trott. Die Erde, die alte, wir hämmern sie weich, die schwache und kalte, sie wird unser Reich durch unsern Trott. Nicht jammern und klagen formt die Erde um, wir tragen und wagen, wir tragen und wagen und bleiben nicht stumm, trotz allem Trott.